Wir wünschen, dass ihre Motoren explodieren. Wir wünschen ihnen alles Böse und alles Schlechte. Denn es sind die gleichen Leute, die seit Jahren Millionen von Menschen vergiften. Tres, dos, uno. ¿Tú qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Guten Morgen, hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Willkommen. Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Wir senden von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Kontrabanda, ein freies Radio in Barcelona. Und Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in der Stadt Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Herzlich willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag. Der 10. Februar 2018. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskals. Zukünftigen Geschlechtern muss die tödliche Abhängigkeit riesiger Menschenmassen von einigen Leuten, welche die Werkzeuge aller in Form gewaltiger Fabriken in ihren Händen halten, nicht weniger befremdlich erscheinen als uns die Sklaverei. Sie werden nicht ohne Mühe ausfindig zu machen suchen, wie dieser für beinahe alle doch so furchtbare Zustand so lange aufrechterhalten werden konnte. Bertolt Brecht. Thank you. das passt schon. Wo ist dein Wiederholungszeichen wo? Ja, da. Jetzt geht's weg, da soll ich rüber, bringt er da her. Vor 70 Jahren starb Karl Valentin, genauer gesagt am 9. Februar 1948. Sein Motto war voller Tücke, in der Sprache eine Lücke. Der Tod des begnadeten Sprachanarchisten, Kritiker Alfred Kern nannte ihn einen Wortzerklauberer, war gar nicht komisch. Der seit dem Krieg durch Unterernährung geschwächte Valentin wurde über Nacht versehentlich in einem ungeheizten Theater eingeschlossen und erlag unterkühlt einer Lungenentzündung. Karl Valentin, geboren 1882, eigentlich Valentin Ludwig Fey, arbeitete als Schreiner, bis er 1908 mit eigenen Sketchen auftrat. Der Durchbruch gelang ihm ab 1911 in Sketchen mit seiner kongenialen Partnerin Liesel Karlstadt. Die lebte von 1892 bis 1960, von denen etwa 40 auch verfilmt wurden. Ding weg! Was ist denn? Die Krawatte steht Ihnen hinunter zu. Ja. Valentin persiflierte die Tücken der Alltagssprache und des wortwörtlichen Verstehens, untermalt mit Slapstick-Einlagen im Kampf gegen Stühle, Musikinstrumente oder technische Geräte. Ich bin gerade irgendwas von einem Radfahrer, ne? Im selben Moment kommt einer auf der Straße dahergefahren. Zufall. Die Pauke! Seine hagere Gestalt und sein zerfurchtes Gesicht stellte er dabei in den Dienst des effektvollen Auftritts. Der auch literarisch sehr produktive Künstler scheiterte als Geschäftsmann mit einem eigenen Theater und zunächst auch mit seinem Panoptikum, Valentin Museum mit Ä geschrieben in München, das bis heute allerlei Kuriositäten zeigt. Erst ab den 1960er Jahren wurde Karl Valentins Werk wiederentdeckt und sein Einfluss auf viele Literaten und Kabarettisten gewürdigt. Ein saublödes Stück gesehen. Meine Pflicht, einer Sache näher zu treten, die Ihnen und uns und für alle Zukunft ein Problem von schwerwiegender Bedeutung zu bleiben scheint. Gewiss haben wir nicht die volle Gewissheit, was in Anbetracht einer Zerglauberei der ewig unmöglich erscheinenden Begleiterscheinungen in sich vereinigt. Denn gerade hier bieten sich die einschneidenden Bedingungen, die von vornherein ein für allemal ausgemerzt werden müssen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass gerade in diesem Punkt gesündigt wurde, schon aus dem Grunde, weil ein Zusammenkommen jener wichtigen Erscheinungen stets verschwiegen wurde. Wir haben uns mehr denn je über diese Kleinigkeiten immuniert, statt uns zu sagen, Freunde, geht ans Werk, greift zu und ihr werdet es nicht bereuen. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier nicht viel verstehen oder mitbekommen, dann machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt auch nicht viel zu verstehen. Es ist reine Wortspielerei. Karl Valentin wurde einmal der German Charlie Chaplin genannt oder Charlie Chaplin of Germany. Man kann ihn auch mit dem mexikanischen Wortzauberer und Clown Cantinflas vergleichen. Minderwertigkeiten, welche nur zu deutlich aufgerollt werden, wenn uns die Zeit nicht selbst den Stempel des Tatens auf die Stirne drückt. Aber wenn wir der Einsicht näher treten, so werden die Nebenstehenden die Schäden und Nutzen am eigenen Leibe verspüren. Denn zu heiß wurde noch keine Suppe gegessen. Und wenn, dann verbrennen sie die den Schnabel, die sich mit den bittersten Enttäuschungen selbst am Ufer der Vernunft ins Lächerliche gezogen haben. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 65. Teil. Ilsa Barea aus dem belagerten Madrid. Zweites Kapitel. Sowie Buenaventura Durrutis Leben und Tod. No pasarán. Pasaremos. Para desacreditarnos la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos. Porque han tomado nuestras acusaciones. Am 18. November 1936 erreichen die Luftangriffe ihren Höhepunkt. Dieser und der folgende Tag müssen die schlimmsten Stunden für die Belagerten gewesen sein. Ilza Barea berichtet aus dem bombardierten Madrid. Die letzten 48 Stunden sind das fürchterlichste, das diese unglückliche Stadt erlebt hat. Madrid brennt. Auf den Straßen ist es hell, auf den Straßen ist es warm. Doch es ist nicht Tag, es ist nicht Sommer, es ist eine Nacht im November. Ich durchstreife die Stadt. Ein gewaltiger Feuerschein von allen Seiten erhellt meinen Weg, wohin ich mich auch wende. Madrid brennt. Deutsche Flieger haben es angezündet. Öffentliche Gebäude, Hotels, Lazarette, Institute brennen. Es brennen unentwegt Wohnhäuser. Alle Brände zu löschen ist fast unmöglich. Die Feuerwehr ist verwirrt. Wenn sie auch fünfmal stärker wäre, sie könnte nicht fertig werden. Mit Hilfe der Freiwilligen tut sie alles, um noch Schlimmeres zu verhüten. Sie schneidet Gasleitungen ab, bringt Benzin weg, versucht, die Brandstellen zu lokalisieren. Und diese Folter ist noch nicht zu Ende. Das faschistische Kommando führt die Bombardierung Madrids in steigendem Maße durch. Die gesamte Luftwaffe der Aufrührer befindet sich hier. Heute, am Tag, bombardierten 20 Junkers in Begleitung von 30 Jagdfliegern die Hauptstadt. Im Ganzen waren 50 Maschinen gleichzeitig in der Luft. Die republikanische Luftwaffe ist erheblich kleiner. Ihr Mut kann nicht immer die Überlegenheit der gegnerischen Kräfte wettmachen. Dennoch haben die Stupsnasen heute 2 Junkers und 2 Jäger abgeschossen. Die Bombenangriffe wiederholen sich alle 3-4 Stunden. Und nach jedem Angriff noch mehr lodernde Trümmer, noch mehr blutüberströmte Menschen. Auf den Straßen weinen, schluchzen, wimmern halb irrer Menschen. Mit eiskalter Berechnung kreisen die Mörder in den dunkelgrauen, stählernen Schiffen immer wieder mit spähenden Augen über der Stadt und werfen von Neuem ihre todbringende Last auf schutzlose Menschen. 3-4 Stunden vergehen. Man schafft es gerade, die Opfer von den Straßen wegzuräumen. Durch die Zimmer weht ein kalter Luftzug. Es gibt wenig unversehrte, nicht zerschlagene Fensterscheiben. Und abermals beginnt das Tosen. Was bisher unheilverkündende Utopie schien, literarisches Bild des zukünftigen Krieges, hier wird es zur Tatsache. An der Wende des Jahres 1937 zerstört der faschistische Militarismus vor den Augen der gesamten Welt eine große europäische Hauptstadt. Eine Bombe von 200 Kilo kann ein 5-stöckiges Haus zertrümmern. Manchmal dringt sie bis in den Keller. Solche Einschläge gibt es dutzendweise in der Stadt. Bomben von 300 und 500 Kilo vernichten 8-stöckige Häuser. Um ein Arbeiterviertel mit seinen baufälligen, dünnwandigen Mauern dem Erdboden gleichzumachen, bedarf es gar nicht eines solchen Aufwandes an Sprengstoffen. Einige Brandbomben genügen. Und von der Front berichtet an diesem Tag, dem 18. November 1936, Michail Koltsow. Die Meuterer stürmen grimmig das Universitätsstädtchen. Sie führen immer mehr Verstärkungen, Artillerie, Granatwerfer heran. Die Angriffe kommen sie teuer zu stehen. Die Verluste, besonders unter den Marokkanern, sind gewaltig. Die Plätze zwischen den Gebäuden des Universitätsstädtchens sind mit Leichen übersät. Durruti ist sehr niedergeschlagen, dass gerade seine Truppe dem Feind die Möglichkeit gegeben hat, in die Stadt einzudringen. Er will aber diese Schlappe durch einen neuen Angriff wettmachen, an der gleichen Stelle, wo die Anarchisten zurückgingen. Die ununterbrochene Bombardierung, die Vernichtung schutzloser Zivilbevölkerung, machen ihn blindwütig. Seine großen Fäuste ballen sich, seine straffe Gestalt ist irgendwie eingeduckt. Er verkörpert gleichsam die Erscheinung eines antiken, römischen Gladiatorensklaven zum verzweifelten Befreiungsausbruch gespannt. Buenaventura Durruti. Der Anarchistenführer Buenaventura Durruti, der an den Kämpfen in der Universitätsstadt teilnimmt, ist 1896 in León geboren. In seiner Jugend kommt er als Metallarbeiter nach Barcelona. Dort lernt er einen gewissen Ascaso kennen und kommt mit anarchistischen Prinzipien in Berührung. Er bekennt sich schließlich zur Propaganda der Tat und begeht zusammen mit Ascaso zahlreiche Gewaltverbrechen, die als Signale für die Freiheit verstanden werden sollen. So ermorden die beiden Männer den Erzbischof von Zaragoza, führen 1921 ein Attentat auf König Alfons aus und überfallen die Bank von Spanien in Gijón. Schließlich müssen sie aus Spanien fliehen, durchwandern gemeinsam Südamerika und eröffnen später in Paris eine anarchistische Buchhandlung. Als sie in den 30er Jahren nach Barcelona zurückkehren, haben sie eine Anhängerschaft von 2 Millionen Arbeitern hinter sich. Nach der Niederwerfung der faschistischen Rebellion in Barcelona eilt Durruti mit einer Gruppe von Anarchisten in das bedrängte Madrid. Hier fällt er am 21. November 1936 in der Universitätsstadt. Gerüchte besagen, er sei von seinen eigenen Leuten erschossen worden. Damit verlieren die katalanischen Anarchisten ihren machtvollsten Führer. Ein Katalane erzählt von Durrutis Beisetzung. Plötzlich verbreitete sich in Barcelona die Nachricht, dass er, Durruti, tot sei. Wir hörten, dass er getötet wurde, als er nach einem Besuch an der Front vor dem Hauptquartier aus seinem Wagen stieg. Der tödliche Schuss muss von einem Scharfschützen der Zivilgarde aus einem Fenster aus 2000 Fuß Entfernung abgegeben worden sein. Der Schuss trat ins Herz ein und verletzte keinen der Umstehenden. Das Begräbnis fand in Barcelona statt. Es war ein dunkler Tag mit bedecktem Himmel und Barcelona verfiel in eine Massenhysterie. Die Leute knieten in den Straßen, als der Leichenzug mit einer Ehrenwache in der Kampfuniform der Anarchisten vorbeikam. Sie weinten. 500.000 Leute waren in den Straßen. Alle weinten. Für Barcelona war Durruti ein Symbol für den Triumph der anarchistischen Idee und es war nahezu unvorstellbar, dass er tot sein sollte. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 65. Teil. Ilsa Barea aus dem belagerten Madrid, 2. Kapitel. Und Leben und Tod des Buenaventura Durruti. Literaturhinweis: Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben von Hans Christian Kirsch. Bei dem Beitrag von Ilsa Barea handelt es sich um einen für dieses Buch verfassten Originalbeitrag. Düsseldorf 1967. Eine Niemandsland-Produktion 2018. Atención, atención. Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EAJ15 os habla Buenaventura Durruti. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo que han reducido al ejército en Barcelona se disponen a marchar sobre Zaragoza en auxilio de sus hermanos aragoneses. La voluntad soberana de unas masas que todo lo pueden, cuando van unidas y agigantadas por la decisión de triunfar, influirá en los destinos del mundo. No pasarán. Pasaremos. Für die Schlacht um die Nation. Aber wir sitzen noch im Plenum bei der 8. Diskussion. Obwohl wir eigentlich doch einig sind, reiben wir uns auf und tausenden von Kleinigkeiten. Wenn ihr wollt, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, darf eines nicht fehlen, und das ist Solidarität. Let's get united. Let's get united. Solidarity. Sai, non è un gioco, la tua gente e la tua storia. È ora di metter da parte l'odio, l'invidia e la falsa gloria. Guarda avanti, davanti a te, mille volti diversi ma uguali a te. Uniti si vince l'unione, fa la forza e la tua forza è unione. Solidarietà. Let's get you. united. Let's get united. Solidarity. Let's get united. Let's get united. Don't stay divided. Solidarity. Let's get united. Let's get united. Sisters, we can unite. Raise your voice and make it heard. We won't give up the fight. Stand for your principles, stick to your guns. We will show them together, together as one. There is still faith left in the human race. Say it loud, sing it proud. Let's get united. People unite. Let's get united. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Barcelona an einem Wintermorgen. Es ist das Karnevalswochenende. In den Karnevalshochburgen tobt der Spaß. In Kölle zum Beispiel im Rheinland, da ist ordentlich was los im Moment. Vielleicht werden wir im Laufe der Sendung ein paar kleine Dinge darüber berichten. Hier in der katalanischen Hauptstadt herrscht ein doch recht angenehmer Wintertag, ein Winterwetter. Es ist sonnig und relativ kühl. Werner, guten Morgen, wie geht's? Fast, würde ich sagen, kalt. Nicht, fast kalt. Nicht nur kühl, ja. Und so soll es auch weitergehen jetzt die nächsten Tage, besonders in der Nacht. Ich meine, hier im Girona da oben, was Katalonien ist, da hatten sie gestern minus 23 Grad, aber im Vergleich dazu geht es uns hier in Barcelona ja noch ganz gold. Ne? Hier ist in der Nacht so null oder ein bisschen über null und tagsüber dann so, sagen wir, 10, 11, 12 Grad. Ja, und im Prinzip geht es so weiter, genau wie alles andere auch hier in Katalonien. Aber erstmal das Wetter. Und dann der Prozess geht auch weiter und der Culebron, die Soap-Opera, die geht auch weiter. Hm. Alles geht einfach weiter. Die machen alle einfach weiter, immer weiter mit dem Kopf gegen oder durch die Wand versuchen zu rennen. Und vieles funktioniert ja auch nach dem Motto, wir werden diesen Planeten, diese Gesellschaft und diese Zivilisation doch schon irgendwie kaputt kriegen. Wir haben ja gerade gesagt, zum Thema Bertolt Brecht. Er hat ja gesagt, dieser Zustand. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben natürlich sofort erkannt, dieser Zustand ist die kapitalistische Produktionsweise und das System, in dem wir so eingezwängt sind, leben zu müssen und in dem so viele und immer mehr Leute leiden und nicht mehr genug Raum und Mittel haben zum Leben. Also das hat er ja ganz explizit gesagt, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und ein anderer auch, der das was Ähnliches gesagt hat, hat es nur anders formuliert. Der ist allerdings schon 80 Jahre vor Brecht geboren, Karl Marx, ne, der hat das so ausgedrückt, dass er gesagt hat, die Philosophen haben die Welt nur anders interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ja, und darum geht's bei den beiden Jungs. Ne? Und dann Karl Valentin nicht vergessen. Der hat nämlich seinen 70. Todestag und der hat natürlich auch einiges zu diesem Thema gesagt. Also gerade jetzt 120. Geburtstag von Bertolt Brecht, also genau heute am 10. Februar 1898 wurde geboren und da gab's dann, weil er ja gerne immer die Familiennamen nicht ausgeschrieben hat und nur ein Anfangsbuchstaben, also seine Geschichten da von Herrn K., Punkt, Herrn Keuner und so, da haben jetzt, also Brecht zu Ehren, dann vor 2 Jahren Leute was rausgebracht, die Geschichten von Herrn B. Und B steht natürlich für Brecht und die junge Welten Auszug da gemacht, das geht so, also Situationen zu einzelnen Schlagwörtern und so. Und dann geht's da zum Beispiel, also Überschrift heißt es Zumutung. Ein Kritiker schlug Herrn B. vor, eine dunkle Dialogstelle zu verdeutlichen. Er meinte, das Publikum werde sie nur schwer verstehen. Herr B. antwortete kühl, warum muss man alles beim ersten Mal verstehen? Da müssen halt die Leute ein zweites Mal ins Theater gehen. Der Kritiker gab zu bedenken, viele Leute könnten sich einen zweiten Theaterbesuch nicht leisten, kaum den ersten. Herr B. antwortete noch kühler, da müssen sie eben eine soziale Ordnung schaffen, in der sie sich das leisten können. Ist doch süß, ne? Oder dann zum anderen Thema, Metaphysik. Also Brecht wurde ja in Augsburg geboren. Er hatte schon eine gewisse Nähe zu Bayern und so. Und dann zum Thema Metaphysik heißt es hier, seine Liebe zu der süddeutschen Spezialität bekannte Herr B. bei vielen Gelegenheiten. Er erklärte kategorisch, die Weißwurst ist der höchste Genuss. Er wurde gefragt, warum? Verklärt antwortete Herr B., wenn man anfängt, sie zu verstehen, ist sie schon weg. Ja, ja. Oh nein. Hast du noch einen? Ja, nee, also in der jungen Welt sind noch mehr drin da, aber das waren die zwei besten. Also er war schon, sagen wir, ein ordentlicher Mensch, ne, dieser Brecht. Ne? Ja, der war wacker, aufrecht. Also zum Kommunisten, um das mal so zu sagen, ist er ja erst so, sagen wir, Mitte, Ende der 20er Jahre geworden. Gereift. Ja, schon, also obwohl schon als junger Mann mit, weiß ich, 19 Jahren oder 20 Jahren vielleicht, war er auch in Augsburg schon beim Arbeiter- und Soldatenräten, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber gut, in die KP ist er nie eingetreten übrigens, ja? Wurde dann später im Exil in den USA da vor dem Ausschuss McCarthy, Ausschuss für anti-amerikanische Umtriebe, hatte man ihn auch zitiert, wurde von der Polizei beobachtet, weil er eben bekannt war als Kommunist. Da hat er dann auch gesagt, nein, ich bin in keiner kommunistischen Partei und ich war es nicht, früher auch nicht. Ne? Also da hat er dann noch nicht mal gelogen, ne? Obwohl er natürlich das Recht dazu gehabt hätte. Der war, also sagen wir, eher so ein undemokratischer, hätte ich fast gesagt, undogmatischer Marxist, also eher so orientiert an Korsch oder Ernst Bloch oder solchen Leuten. Ja, ein bisschen Frankfurter Schule auch mit drin in seinem Werk. Ja, oder umgekehrt. Das weiß man nicht so genau. Also mit Walter Benjamin war er auch befreundet und so weiter. Ah ja, und dann gibt's noch, also Exil USA war eine der Stationen, 41 musste er dann emigrieren, wo die USA in Krieg eingetreten sind. Der war ja überall, ne? In Prag, in Skandinavien oder wo sie dann seine Bücher verbrannt haben, 1933. Dann hat er also gesehen, jetzt muss ich weg, und dann ist er erst nach Wien, nach Österreich. Und Österreich wurde ja dann erst später annektiert von Nazi-Deutschland. Aber schon damals waren eben so die Anzeichen auch, dass dort über kurz oder lang die Rechte nach oben kommen würde. Und es gab damals schon antisemitische Anschläge auch in Österreich. Und jedenfalls, da gibt's auch noch so, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau oder wörtlich, also wie er da ankommt dann in Wien mit seiner Frau, wahrscheinlich war das Helene Weigel, der hatte ja mehrere Frauen und Freundinnen, er war sehr beliebt bei den Frauen, sagen wir mal. Der Schwarm aller Frauen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen, wie sagt er, war ein schwere Nöter, Schlawiner oder sowas. Naja gut, wo er dann also in Wien da ankommt und sich exiliert, dann hat ein Herr Karl K., also das könnte Karl Kraus sein, dann wohl gesagt, die Ratten betreten das sinkende Schiff. Ja, Gedenktag Bertolt Brecht, Gedenktag Karl Valentin. Eingangs hatte ich ja diesen unglaublich schrulligen Humoristen ein bisschen vorgestellt und beschrieben. Vielleicht noch ein Spruch von Karl Valentin, den man wirklich manchen Leuten erzählen müsste. Vielen Politikern sollte man Folgendes sagen: Wissen Sie schon, dass man ein weiches Ei nicht als Zahnstocher benutzen soll? Das könnte man der Angela Merkel sagen, das könnte man aber auch den Jules Pelcy sagen. Die wollen nämlich jetzt ein weiches Ei als Zahnstocher benutzen und diesen Zahnstocher dem Rajoy ins Auge stechen. Das wird ihnen aber nicht gelingen. Ja, es fällt uns immer relativ leicht und mir auch so ein bisschen spöttisch über die Unabhängigkeitsbewegung hier in Katalonien zu reden. Aber wir dürfen natürlich die andere Seite auch nicht vergessen. Ja, die Abhängigkeitsbewegung. Ja, die Zentralisten da. Ja, die Abhängigkeitsbefürworter. Ne? Aber beide Seiten sind eben sowohl die Unabhängigkeitsfans wie auch die Rechten, die Verfechter des Zentralstaats in Madrid, die sind eben dermaßen verbohrt und stur und machen halt immer weiter wie seither. Ja. Und wie es dort auf der anderen Seite aussieht, also in Spanien, sagen wir mal, und nicht in Katalonien, also ganz kurz noch zur Erinnerung, wo die Polizeitruppen da hierher geschickt wurden nach Katalonien, Guardia Civil und Policía Nacional. Ich weiß nicht mehr genau, also wo die Schiffe dann, die vollgeladenen Schiffe mit den Bullen hier ankamen. Wie viel waren das insgesamt? 12.000 ja, oder waren noch mehr? Über 10.000, ja. War ja, eine große Zahl. Die also wochenlang hier stationiert waren und die Bars und die Nachtclubs dann in der Nacht heimgesucht haben, wo die verabschiedet wurden, in Andalusien zum Beispiel, wo die Guardia Civil dann mit ihren Mannschaftsbussen da rausgefahren ist aus ihrem Quartier und durch die Dörfer fuhr, da standen die Leute tatsächlich am Straßenrand und haben geklatscht und haben ihnen zugerufen, ja, gut so, zeigt's ihnen, ne? Auf sie mit Gebrüll. Und das existiert natürlich auch, ja, dieser Hass, sagen wir, gegen Katalonien, und da gibt's eine Meldung dazu aus Murcia, vom Hotelfachverband, also die Arbeitgeber in der Tourismusbranche, die haben jetzt 200 Polizisten von der Guardia Civil und der Policía Nacional samt Gemahlinnen für ein Wochenende eingeladen. Also so eine kleine Aufmerksamkeit aus Dankbarkeit für ihre Dienste am 1. Oktober, ne, wo sie also ihre Prügelorgien gegen die Zivilbevölkerung veranstaltet haben, die einfach nur ihren Stimmzettel in die Wahlurne werfen wollten. Und jetzt weiß man natürlich, Murcia ist Territorio Comanche, Territorio von der Partido Popular, aber ist doch ein bisschen beschämend, ne, dass die nur 200 von diesen Polizisten einladen, wo es doch insgesamt sehr viel mehr waren. Ne? Vielleicht haben sie nur die 200 eingeladen, die ordentlich geprügelt haben. Es sind ja immer nur wenige, die dann richtig reinschlagen. Ja, oder die Offiziere, die höheren Chargen. Ne? Und aber es kann gut sein, dass jetzt andere Regionen, weiß ich, Galizien oder Andalusien oder Extremadura, dass die dort jetzt ähnliche Hommagen veranstalten für unsere Söhne, die dort im fernen Katalonien das Vaterland verteidigt haben. Ein bisschen auf Honeymoon, ohne Hawaii, ein Stückchen Wasser. Ja, ich grüße alle Fans von Niemandsland in Barcelona und wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr und viel Erfolg. Samstag, 10. Februar 2018. Manager sind gierig, raffgierig und die Gier dieser Leute kennt bekanntlich keine Grenzen. Aber dass sie auch noch geschmacklos und dumm sind, man hat es geahnt, aber nun haben wir einen unglaublichen Beweis für die Dummheit dieser Leute. Es geht um den Daimler Lama. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Daimler Lama, nicht der Dalai Lama. Der Autobauer Daimler, das war schon ein Fehler, den sie damals gemacht haben. Sie haben die Weltmarke Mercedes-Benz in Daimler umgetauft. In jeder Betriebswirtschaftsschule in der ersten Stunde sagt man, einen eingefahrenen Markennamen sollte man niemals umbenennen. Das wäre, als würde Coca-Cola plötzlich den Namen ändern und würde sagen, John Coke. So ein Unsinn. Jedenfalls, dass diese Leute dumm sind, man hat es geahnt, aber nun liegt es vor aller Augen. Der Autobauer Daimler hat sich in China etwas geleistet, was man Epic Fail nennt. Ein Anglizismus oder Amerikanismus tut hier immer gut. Und macht nun das, was man tut, um die Kunden zu besänftigen, sich entschuldigen. Bis diese Leute sich mal für irgendwas entschuldigen, muss schon sehr viel passiert sein. Der Fehler war, ausgerechnet mit einem sinnigen Sprüchlein des Dalai Lama Werbung zu machen. Gleichzeitig aber auf das Land, das dieser bekämpft, als wichtigsten Markt angewiesen zu sein. China natürlich. Man hätte auch in der Türkei das Sondermodell Öcalan in den Farben der PKK oder in Spanien die Limousine Puigdemont SLK vorstellen können. Der Ärger wäre nicht größer gewesen. Zwar sind diese beiden, ebenfalls im separatistischen Gewerbe tätigen Herren, deutlich progressiver als der greise Mönch, der in Deutschlands Herrschaftspresse als geistliches Oberhaupt des Tibeter firmiert. Aber sowas macht man nicht, wenn man hinterher noch was verkaufen will. Der Dalai Lama, Anführer der tibetisch-buddhistischen Gelbmützensekte, wird hierzulande seit Jahren als antichinesische Sau durchs Dorf getrieben. Die Tibeter werden staunen, dass sie alle der geistlichen Führung dieses Mannes unterliegen sollen, wie es die Süddeutsche Zeitung verfügt hat. Denn auch in Tibet gibt es ja Atheisten, Moslems und Anhänger vieler anderer buddhistischer Schulen, wie der Rotmützen, aber der wahre Skandal ist trotzdem ein anderer. Denn Daimler hat sich nicht entblödet, ausgerechnet mit diesem Nonsenssatz zu werben, Zitat, siehst dir aus allen Blickwinkeln an und du wirst offener werden. Aha, ach so, das ist so wahr und so banal wie, wenn die Sonne untergeht, wird es dunkel oder wer Wasser auf den Kopf kriegt, wird nass. Es ist eine Beleidigung des guten Geschmacks, der Vernunft, der Intelligenz und das läuft noch unter Monday Motivation. Wer Leute so in die Woche schickt, der wirbt auch in Israel mit Hitler. Nicht nur aus Bosheit, sondern auch aus Dummheit. Do it now. Be yourself. Monday Motivation. Wir sagen Saturday Motivation. Be progressive. Buy the future. Dummheit kommt vor den Fall und das ist nun passiert und wir freuen uns. Wir lachen, wir applaudieren, wir wünschen diesen Managern Magengeschwüre, wir wünschen ihnen Armut, Demut, wir wünschen, dass sie die Treppe runterfallen aus Versehen, wir wünschen, dass ihre Motoren explodieren, wir wünschen ihnen alles Böse und alles Schlechte, denn es sind die gleichen Leute, die seit Jahren Millionen von Menschen vergiften, mit gefakten Software, die uns falsche Zahlen vorgaukeln. Wir seien ja im Grunde Autofahrer, die gesunde Autos fahren mit ganz wenig Abgasen. Diese Typen, die das seit Jahren vorlügen, behaupten, Die Tierversuche der Autoindustrie werden zum Symbol für die Skrupellosigkeit der Branche. Und der Daimler Lama wird zum Symbol für die Dummheit dieser Branche. Denn seit mehr als 2 Jahren wissen wir, dass die Autoindustrie manipulierte Dieselfahrzeuge baut, die giftige Abgase weit jenseits der Grenzwerte ausstoßen. Doch die Empörung über diese Praxis, die unser aller Gesundheit gefährdet, hielt sich bislang komischerweise in Grenzen. Ich weiß nicht, ob du da große Protestdemos oder große Aufmärsche gesehen hast. Ich nicht. Das ändert sich jetzt. Der Grund sind aber nicht Krebstote oder asthmakranke Kinder. Nein, es sind Fotos von Java-Äffchen in einem Kasten. Diese Javaner-Affen, die uns mit weit aufgerissenen Augen anstarren. Wir haben nachgestellte Szenen aus einer Filmdokumentation in den letzten Tagen im Fernsehen gesehen und Filmdokumentationen über jene Tierversuche mit Dieselabgasen, die deutsche Autokonzerne vornehmen ließen. Erst diese Fotos lösen nun jenes Gefühl aus, das wir schon seit September 2015 beim Gedanken an die Autokonzerne empfinden müssten. Wut. Ein deutscher Autoproduzent ist da ja besonders qualifiziert dafür. Ne? Mit Gas haben doch die Deutschen gute Erfahrungen, viele Erfahrungen gemacht. Ja, traurigerweise, und wir wollen jetzt nicht zynisch werden, aber damit gibt es eine alte Tradition in Deutschland, die geht von Auschwitz direkt in die Manager-Etagen. Direkt in die Manager-Etagen der Führungsklicken in der deutschen Autoindustrie. Nur damals hatten die Leute eine Ideologie. Die haben gedacht, wir bringen die Leute um, weil sie Volksschädlinge sind und weil es Juden sind und wir müssen sie alle vernichten. Heute wahrscheinlich bringen sie die Bevölkerung um und denken, gut, damit sparen wir auch für die Rentenkassen, besonders Alte und Kinder. Damit sparen wir Kitaplätze, weil Kinder und alte Menschen sind die, die am meisten leiden unter den Abgasen und den Giften, die die Autoindustrie uns tagtäglich in die Lungen blasen lässt. Ja, und Deutschland hat schon immer gut Gas gegeben. Ne? Das fing ja schon an im Ersten Weltkrieg, ne? Im Gaskrieg. Dann in 20er Jahren haben sie dem spanischen Staat auch Gas geliefert, dass er seinen Krieg führen konnte in Ifni, ne, in Marokko, und dann natürlich, was du gesagt hast, dann beim Holocaust. Ne. Und jetzt geht es halt weiter, der Bogen bis zu Daimler. Deine Pläne stehen, Ja, das war ein Lied von Nicolas Sturm, Deine Pläne, von den Sternen, von dem Hommage-Album an die Sterne, 25 Jahre die Sterne. Radion är som en stor biograf i ditt huvud, så lyssna, lyssna till Niemandsland, 91,4 FM, Kontrabanda Barcelona. Es ist Samstag, der 10. Februar 2018. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Olympia. Nordkorea reist nach Südkorea und die USA sind natürlich beleidigt und Russland wird gedemütigt. Die Olympischen Kommerzspiele sind eröffnet. Pünktlich zur Eröffnung der 23. Olympischen Winterspiele in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang haben die USA erklärt, den Druck auf den Nachbarstaat Nordkorea weiter erhöhen zu wollen. Der nach Pyeongchang gereiste US-Vizepräsident Michael Pence sagte am Freitag, der südkoreanische Staatschef Moon Jae-in stimme mit den USA überein, dass es weitere Sanktionen gegen den schon isolierten Staat geben müsse, sollte er an seinem militärischen Atomprogramm festhalten. Ja, immer weiter den Finger ins Auge. Nordkorea aber verhält sich friedlich. Am Freitag traf eine offizielle Delegation des Landes in Pyeongchang ein, angeführt vom nominellen Staatsoberhaupt Kim Jong-nam. Mit dabei ist auch Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Parteichefs und obersten Führers Kim Jong-un. Sie ist in Nordkorea Direktorin des Ministeriums für Propaganda und Agitation. US-Vizepräsident Pence wollte mit beiden Politikern nicht sprechen. Am Freitag verließ er nach nur 5 Minuten den Empfang, den Südkoreas Präsident Moon für die ausländischen Staatsgäste organisiert hatte, weil er mit den Nordkoreanern an einem gemeinsamen Tisch hätte sitzen sollen. Den ersten olympischen Wettbewerb, die direkte Diplomatie vor Ort, hat Nordkorea also klar gewonnen. Das 2-stündige Eröffnungsprogramm hieß passenderweise Frieden in Bewegung. Politischer Verlierer waren die USA, eine der großen Wintersportnationen. Ein weiterer Verlierer stand vorher schon fest, Russland, dessen Sportler aufgrund von Dopingvorwürfen nur unter neutraler Flagge antreten dürfen. Auch wenn jeder weiß, dass der moderne, durchkommerzialisierte Leistungssport ohne Doping in der einen oder anderen Form nicht denkbar ist, allein Russland wird dafür sanktioniert, aus rein politischen Gründen im Rahmen der antirussischen Kampagne westlicher Staaten. Doch 169 feierlich für sauber erklärte russische Athleten dürfen an den Winterspielen teilnehmen. Die Klagen weiterer russischer Wintersportler, darunter frühere Weltmeister und Medaillengewinner, doch noch in Pyeongchang antreten zu dürfen, wurden kurz vor der Eröffnung noch vom Internationalen Sportgerichtshof CAS abgeschmettert, auch wenn der ihnen in der vergangenen Woche individuelle Unschuld bescheinigt hatte. Der CAS will es sich nicht mit dem IOC verscherzen, das neben dem Fußball-Weltverband FIFA einer der rücksichtslosesten Sportkonzerne der Welt ist. Schon im Vorfeld der Winterspiele hat das IOC als Organisator mit der Vergabe von Fernseh- und Marketingrechten rund 5 Milliarden Euro verdient. Ausrichter Südkorea bleibt auf den Kosten, die auf 11 Milliarden Euro geschätzt werden, ebenso sitzen wie auf seinen neuen Arenen, Pisten und Loipen, die ohne Winterspiele sinnlos sind. Trotzdem wurden für die neue alpine Skipiste 60.000 Bäume gefällt, manche davon 500 Jahre alt. Für das neue Eisschnelllauf-Oval, Baukosten 100 Millionen Euro, gab es den Vorschlag, es nach den Spielen in ein Kühlhaus für Fischfang umzuwandeln. Die Haupttribüne des neuen Olympiastadions soll nach nur 4 Veranstaltungen, jeweils die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen und Paralympischen Spiele, in ein Museum umgewandelt werden. Der Rest wird wie 1992 in Albertville direkt wieder abgerissen. Als offenes Geheimnis gilt, Wintersport ist in unserem Land nicht so populär, wie es Chuxin Park, der in der Provinz Gangwon für die olympische Hinterlassenschaft zuständig ist, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP formulierte. Now they're bringing out one of their big guns, the Olympic figure skating champion. Members of the IOC, good afternoon. It's hard to believe it's only been 7 weeks since we met in Lausanne. Since that time, I've been training harder for today than for most of my competitions. And just like in Lausanne, I'm still a little bit nervous. After all, to be part of this process is very humbling for someone my age. It is humbling because you are making history today, and I get to be a small part of it. I remember feeling the same way when I competed in Vancouver. 10 years ago. Thema Weltall. Was wir gerade erleben, ist die Privatisierung des Weltalls, die Privatisierung des Kosmos, die Privatisierung der bemannten Raumfahrt. Der US-Elektroauto- und Raketenbauer Elon Musk hat eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Eine davon ist, dass seine Firma Tesla nicht hinterherkommt mit der Produktion und Auslieferung seiner vielen vorbestellten Volksautos vom Typ Modell 3. Und auch bei den von seinem Unternehmen SpaceX hergestellten Raketen läuft es nicht ganz so rund. Doch ein Problem hat Elon Musk nicht, für seine Geschäfte Werbung zu machen. So startete am Dienstag dieser Woche, Dienstagabend, nicht allein die neue schwere Trägerrakete Falcon Heavy von Cape Canaveral in Florida in den Weltraum. Als Fracht bei dem nur zum Teil erfolgreich verlaufenden Testflug an Bord war Elon Musks eigener roter Tesla mit einer Astronautenpuppe am Steuer. Ich weiß nicht, ob Sie, meine Damen und Herren, und du, Werner, ob ihr die Bilder gesehen habt. Das war absolut spektakulär. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das war Science Fiction. Science Fiction war auch, wie diese Raketen danach zurückkamen. Das Gefährt soll nun auf eine Umlaufbahn um den roten Planeten Mars gebracht werden. Dort kreist es dann in alle Ewigkeit, als Symbol für die Hybris, den aberwitzigen Weltraumplänen zu applaudieren, statt endlich die soziale und ökologische Krise auf dem guten alten Heimatplaneten Erde zu lösen. Spektakulär war, wie die Raketen zurückkamen. Die sind so zurückgekommen, wie sie gelandet sind. Praktisch mit der Unterseite haben sie wieder auf den Boden aufgesetzt. Das war eine Neuheit in der Geschichte der Raumfahrt. Milliarden sind da in den Weltraum verpulvert worden für einen Werbegag. Das muss man sich einmal vorstellen. Damit hätte man ganz Afrika sanieren können. Mit diesen Unsummen an Geldern, die da geflossen sind. Berlin und Frankfurt am Main. Die Pensionsfonds sind so gut gefüllt wie noch nie. Pensionsfonds verwalten einer Studie zufolge so viel Geld wie noch nie. Das Anlagevermögen in den 22 größten Staaten stieg 2017 um 4,8 auf 41,3 Billionen Dollar. Das teilten das Thinking Ahead Institute und der Unternehmensberater Willis Towers Watson am Montag mit. Das entspricht in etwa der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA, China, Japans, Deutschlands und Frankreichs zusammen. Das Wachstum des verwalteten Vermögens sei das stärkste seit 20 Jahren, hieß es in der Studie weiter. Dieses Vermögen, Achtung, sind Pensionsfonds, nicht zu vergessen. Das heißt, viele, viele Millionen Menschen haben da fleißig über Jahrzehnte gespart, um eine Altersvorsorge zu haben. Ist ja auch hier im Moment ein großes Thema in Spanien. Die Pensionsfonds sollen ja nach 10 Jahren nun freigeeist werden können. Das verkündete hier der spanische Präsident Mariano Rajoy vor der Presse am vergangenen Mittwochmittag. Eine Kulturmeldung. Wir raten und wir empfehlen, Bücher zu kaufen. Leute, kauft Bücher, lest auf Papier, nehmt diese Bücher in die Hand, steckt sie euch in die Tasche, blättert darin herum, hört das Rascheln des Papiers, das Knistern der Seiten. Macht euch kleine Eselsohren rein, wenn ihr kein Leseverzeichnis zur Hand habt, kein Lesebändchen. Die großen Gewinner der diesjährigen Goyas, das sind die spanischen Filmpreise hier, sind das Historiendrama Andia und die spanische Regisseurin Isabel Coixet mit ihrem Film Der Buchladen, La Librería, der Buchladen der Florence Green, The Bookshop. Die wichtigsten spanischen Filmpreise wurden am späten Samstagabend in Madrid verliehen. Coixets Adaptation eines Romans der Britin Penelope Fitzgerald handelt von einer verwitweten Frau, die in den 1960er Jahren in einer kleinen Küstenstadt im Osten Englands eine Buchhandlung eröffnet. Coixet erhielt die Goyas für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch. Sie widmete die Preise all denen, die trotz allem noch Bücher kaufen. Andia von Aitor Arregui und Jon Garanyo gewann gleich in 10 Kategorien. In dem in baskischer Sprache gedrehten Drama geht es um Mikel Jokin Elezegi, Arteaga, besser bekannt als der Riese von Alzo, der im 19. Jahrhundert als größter Mensch der Welt galt. Ich habe mir den Film angesehen am vergangenen Samstag, jawohl, nachmittags vor der Goya-Show und werde im Laufe der Sendung bzw. vielleicht nächste Woche darüber berichten. Bleiben wir beim Thema Spanien, bleiben wir beim Thema Wurst und Schinken. Es geht um Wurst von gequälten Schweinen. Der spanische Journalist Jordi Évole hat am vergangenen Sonntag eine unglaublich grausame und aufklärerische Reportage in dem spanischen Fernsehkanal La Sexta veröffentlicht. Riesige Abszesse und infizierte Geschwüre. Nach Skandalbildern aus einem spanischen Stall nimmt Rewe die Produkte aus dem Regal. Die deutsche Supermarktkette Rewe hat also schon reagiert. Worum geht's? Spaniens Schweinezucht steht im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem sich das beliebte Rechercheprogramm Salvados im Privatsender La Sexta am Sonntag der Branche gewidmet hat. Programmchef Jordi Évole stieg dabei zusammen mit Tierschützern von Animal Equality in eine Schweinemastanlage in Alhama im südostspanischen Murcia ein. Was sie dort vorfanden und filmten, war nur schwer zu ertragen. Das stimmt, ich habe die Reportage gesehen und es wurde einem wirklich übel. Man hat Lust, kein einziges Stück Schweinefleisch mehr zu essen. Viele der 900 Tiere hatten riesige Abszesse, die waren so groß wie Medizinbälle. Die schleppten sie quietschend und weinend durch die stinkenden und verdreckten Ställe. Andere schwere Eingeweidebrüche und von Fliegenmaden infizierte Geschwüre. Zwischen den zusammengepferchten Tieren lagen sterbende und tote Schweine. Einige der Kadaver wiesen bereits Bissspuren ihrer lebenden Artgenossen auf. Wir haben schon viel gesehen, doch das übertrifft alles, sagte Spaniens Animal Equality Direktor Javier Moreno. Die Anlage produziert für Cefusa die Holding rund um den größten spanischen Wursthersteller El Pozo. Dieser vertreibt seine Produkte auch in Deutschland über Rewe, Edeka und bei Amazon. Animal Equality startete umgehend eine Kampagne gegen die Vermarktung der El Pozo-Produkte. Mit erstem Erfolg. Rewe nahm am vergangenen Donnerstag El Pozo-Produkte vorsorglich, wie es da heißt, aus dem Regal. Die Aufnahmen sind schockierend und erschütternd, erklärte das Unternehmen gegenüber der Taz zum Beispiel. Man toleriere grundsätzlich keine Verstöße gegen den Tierschutz, ganz gleich, ob diese von einem Lieferanten oder einer von ihm beauftragten Firma begangen wurden. Rewe forderte El Pozo zu einer Stellungnahme auf und beauftragte Untersuchungen durch eine neutrale und unabhängige Kontrollstelle. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir selbstverständlich unverzüglich die Geschäftsbeziehungen beenden, heißt es weiter. Edeka nahm bis Redaktionsschluss keine Stellung. El Pozo wurde im Laufe der Dreharbeiten mehrmals um ein Interview angefragt und weigerte sich ebenso wie der Schweinezuchtverband Interporc. Während der Ausstrahlung der Reportage meldete sich El Pozo schließlich per Twitter zu Wort und erklärte, die Aufnahmen würden die Realität verzerren. Alle hatten es aber gesehen. Die Tiere seien nie für den menschlichen Verzehr bestimmt gewesen. Es handele sich um einen Stall für kranke Tiere, die unter Überwachung stehen, um ihre Entwicklung zu beobachten. Man sah aber weder Kameras, noch medizinische Geräte, noch Personal, noch irgendwas, was auf solch eine Überwachung aus medizinischen Gründen hinweisen könnte. Das ist eine Beleidigung der Verbraucher, sagte Animal Equality Chef Moreno. Es gebe keine Krankentrakte für Schweine. In der Reportage hatte der Besitzer des fraglichen Betriebs erklärt, dass er für Cefusa produziere und dass es seinen Schweinen hervorragend gehe. Der DGB wirbt für höheren Mindestlohn. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Berlin. Die Gewerkschaften fordern eine deutliche Steigerung des Mindestlohns. Wir haben aktuell eine exorbitant gute wirtschaftliche Situation und einen extrem stabilen Arbeitsmarkt. Das sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, Rainer Hoffmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe, den Sonntagsausgaben. Wir können uns auf einen höheren Mindestlohn einigen als die 9,19 Euro, die sich aus der Entwicklung der Löhne ergeben. Im Spiegel von der vergangenen Woche haben wir eine große Reportage zum Thema Kaufen oder Mieten, teurer Traum, wie wohnen und unter welchen Bedingungen und besonders zu welchen Preisen leben und wohnen die Deutschen und die Deutschinnen. Das Eigenheim gilt als wichtigster Teil der Altersvorsorge bzw. als wichtiger Teil. Doch Wohnungen und Häuser werden in Metropolen zunehmend unerschwinglich. Und das Angebot ist so rar, dass windige Verkäufer leichtes Spiel haben. Lohnt sich der Immobilienerwerb noch? Nun folgt eine seitenlange Reportage, wie immer sehr detailversessen, sehr informativ mit Zahlen, mit Beispielen, mit Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben, mit Mietern, mit Fondsmanagern, mit Immobilienmaklern. Ich zitiere ein paar Stellen aus diesem interessanten Report. Noch in den 90er Jahren, so führt der Spiegel aus, gehörte es fast wie selbstverständlich zur Biografie vieler Mittelschichtfamilien, ein Haus zu bauen, um Platz für die Kinder zu haben. Selbst in den begehrten Lagen von Groß- und Universitätsstädten war dies für sie üblich und möglich. Heute ist ein solches Vorhaben kaum noch erschwinglich. Dafür verdienen die meisten Familien nicht genug und Eigenheime sind viel zu teuer geworden. Jedem Bürger in Deutschland stand 2016 durchschnittlich ein Nettoeinkommen von rund 1.800 Euro im Monat zur Verfügung. Das waren 10% mehr als 4 Jahre zuvor. In derselben Zeit sind die Wohnungspreise förmlich explodiert, plus 30%. Allein mit dem Geld, das ein Bürger mit Erwerbsarbeit verdient, lassen sich die meisten Objekte nicht mehr bezahlen. 56% der Deutschen glauben, dass sie es sich wahrscheinlich niemals leisten können, ein Haus zu kaufen, wie eine Umfrage der Bank Inktiba zeigt. Das sind mehr als in fast allen anderen EU-Staaten. Dabei gilt das Eigenheim noch immer als wichtiger Teil der Altersvorsorge. So jedenfalls erklären es Sparkassenmitarbeiter und Bankberater gern. Wer in den eigenen 4 Wänden wohne, könne sich im Alter die Miete sparen, so die Logik. Und wer eine Eigentumswohnung vermiete, habe eine regelmäßige Zusatzrente. Aber geht diese Rechnung in den großen Städten des Landes im Jahr 2018 noch auf? Ist es tatsächlich besser, sein Wohnbudget in ein Eigenheim zu stecken, anstatt das Geld einem Vermieter hinterherzuwerfen? Oder sind die Preise nicht längst derart abgehoben, dass der Absturz nur eine Frage der Zeit ist? Was passiert, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen wieder anhebt und Kredite teurer werden? Musik. Fragen über Fragen und viele Antworten bekommen Sie in dieser gut gemachten Reportage zum Thema Wohnen in Deutschland. Wie wir ahnen, es sieht nicht so gut aus, zumindest nicht so gut für Leute, die nur die Einkünfte aus ihrer Arbeit haben und besonders für die Armen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland, Samstag, den 10. Februar 2018. Thema Fun City. Das Rathaus von Barcelona unter der Führung von Ada Colau beabsichtigt, die Partyzone im Port Olympic, dem olympischen Viertel, abzuschaffen. Unter dem Applaus der Bürger und Anwohner und Anwohnerinnen verkündete das Rathaus am Dienstag dieser Woche, dass ab 2022 ein neues bürgernahes Areal mit öffentlichen Räumen und ohne die in Verruf geratenen Touristenparty- und Saufkneipen entstehen wird. Seit Jahren schon ertragen die Anwohner dieses eigentlich wunderschönen Strandabschnitts ohnmächtig, wie ihr Wohnbereich immer weiter verkommt. Nächtlicher Lärm, Schmutz, unzivilisiertes Verhalten, vom Spaß-, Sauf- und Sextouristen, Schlägereien mit Toten sogar, Messerstechereien, Scharen von Taschendieben, Urin, Kot und Kotze, sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen sind leider an der Tages- bzw. Nachtordnung zwischen der Barceloneta, Poblenou und Port Olympic. Das Fass zum Überlaufen brachte am vergangenen 1. Februar die Schießerei auf dem Paseo Maritim. Die Polizei nahm 6 Personen fest. 24 Nachtlokale, deren Lizenzen in 2 Jahren ablaufen, sollen dicht gemacht werden. Wer da also nachts vorbeigeht und schaut diesem Treiben zu, der denkt, meine Güte. Für die Barcelonesen ist das nicht ihre Stadt. Es ist ein Fremdkörper mitten in der Stadt, der von Partyorganisatoren und Businesspeople verwaltet und ausgebeutet wird. Barcelona-Nachrichten, Thema 2. Tabarnia. Der Präsident Tabarnias im Exil in Madrid, ein gewisser Herr Albert Boadella, über den haben wir im letzten Niemandsland berichtet, kündigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz die erste Demo für sein Land am Sonntag, dem 25. Februar in Barcelona an. Nun will Tabarnia, Freie Republik aus Tarragona und Barcelona, also aus den sozialen Medien raus und auf die Straßen und dort Flagge zeigen. Der Präsident Tabarnias, Boadella, plant, ein Blumenbukett zu Ehren Rafael Casanovas niederzulegen. Und, Achtung, eine Sardana-Kopla, welche die spanische Hymne interpretiert, zum Besten geben zu lassen. Humor ist das beste Gegengift gegen den Fundamentalismus, so Boadella am Montag auf der Pressekonferenz. Tabarnia sei die Antikörperbehandlung gegen die Epidemie des Independentismus. Es werde böse enden, so Boadellas Prognose zum Thema Katalonien-Konflikt. Puigdemont sei ein Abzocker, so der Tabarnia-Präsident. Barcelona is not Catalonia, lautet das Motto. Boadella war begleitet von seinem Sportminister, dem Sportminister der Tabarnia-Regierung im Exil und weiteren hohen Würdenträgern seiner Regierung. Thema Independentismo. Seit Tagen versuchen Separatisten auf der Plaza Catalunya einen Protestkamm zu installieren. Am Dienstag wurden 16 Personen von der autonomen katalanischen Polizei Mossos identifiziert. Mittlerweile sieht die Situation wohl so aus, dass sie, ich weiß nicht, Werner, ob du die letzten Tage auf der Plaza Catalunya warst, ein paar Zelte und ein paar Infostände da tolerieren, aber aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem Massenprotest ausartet. Naja, ich war natürlich nicht dort, mit der Kälte und geregnet hat es ja auch ziemlich stark. Also ich denke mal, dass sich da nicht viel abgespielt hat. Ich denke auch, wenn das Wetter jetzt wärmer wird, dann werden wohl mehr Leute kommen. Aber im Moment, bei der Kälte, sieht das nicht so gut aus für die Protestler. Also zuerst denkst du ja mal, jetzt unabhängig von der Teilnahme bei diesem Treffen da auf dem Plaza Catalunya, dass die Sache mit den ganzen internen Streitereien, die die haben, da Junts per Cat oder PDCAT oder Junts per Si oder ERG oder CUP, wie die sich untereinander streiten, das gefällt ja keinem. Und da denke ich mal, dass sich immer weniger Leute damit identifizieren. Auf der anderen Seite, das wissen wir ja, Rajoy da, die Unionisten in Madrid, die schaffen es doch immer wieder mit neuen und noch blöderen Dummheiten die Sache irgendwie wieder anzuheizen hier. Ja, das kann genauso gut passieren. Ja, das ist leider zu wahr, dass die tollpatschige Blödheit dieser Leute in Madrid dem Prozess immer wieder Wasser auf die Mühlen gießen lässt. Bleiben wir beim Thema Barcelona, bleiben wir beim Thema hier Stadtviertel und soziale Konflikte im Raval. Bei einer illegalen Häuserräumung am Dienstag durch den privaten Sicherheitsdienst Desokupa erlitt eine Frau eine Fehlgeburt. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Es wurden Leute verletzt, es wurden Leute zusammengeprügelt, aber eine Fehlgeburt ist wirklich eine neue Dimension. Ein Fall, der jede Grenze überschreitet, so die Stadträtin des Bezirks Raval, Frau Regidora Galapin. Es ist nicht auszuschließen, dass das Rathaus selber Strafanzeige stellen wird. Dann gibt es ein Thema, auch hier in der Stadt, die sogenannten Narcopisos. Ich weiß nicht, ob du mal in einem drin warst, in einem Narcopiso, Werner? Normalerweise gehe ich da zweimal die Woche hin. Und holst dir dein Bier ab. Gut. Da werden also knallharte Drogen verkauft. Heroin, Kokain und was sie wollen, meine Damen und Herren. Das gibt's in diesen Narcopisos. Agenten der Mossos de Squadra und der Guardia Urbana haben am Mittwoch im Bezirk Raval eine sogenannte Drogenwohnung geräumt, ein sogenanntes Narcopiso. In der Carrer Marqués de Barberá, da gibt es nämlich Drogenwohnungen zuhauf. Drogenwohnungen sind oft, Achtung, Spekulationsobjekte internationaler Finanzfonds und Banken. Das heißt, wenn ein Finanzfonds eine Wohnung kauft, beziehungsweise ein Gebäude, dann gibt es da etwas, was diese Herrschaften stört. Und das sind die noch legalen Mieter, die noch langfristige, kurz- oder mittelfristige Mietverträge haben. Und die muss man auf irgendeine Art rausekeln. Eine beliebte Strategie ist, da eben Sodom und Gomorra walten zu lassen. Man toleriert, dass sich in den schon leergeräumten oder leer gemieteten Wohnungen allerlei, ja, könnte man sagen, soziales Elend bzw. Kriminalität einnistet und den anderen Bewohnern, die da noch wohnen, das Leben zur Hölle macht. Es gibt viele Reportagen hier auch im Fernsehen und es gab Fotoreportagen und seit Jahren eigentlich schon beschäftigt dieses Thema die Anwohner und die Menschen in den Kiezen hier in Barcelona, besonders die Unterschicht. Dadurch, dass es sich bei den Mietern oft um alte Leute, Rentner oder Arbeitslose oder kleine Leute handelt, wird das von der Politik überhaupt nicht gesehen oder wahrgenommen. Nächste Barcelona-Nachricht, Schnee am Strand. Schneeweiß waren die Strände Barcelonas am vergangenen Donnerstagmorgen. Es hatte geschneit, aber wenn man genauer hinsah oder näher trat, dann erkannte man, dass es Hagel war, der zu harschigen, wässrigen Eisdecke verklumpt war. Ich habe da einen Spaziergang am Strand gemacht und das war wirklich sehr interessant und sehr schön anzuschauen. Verkehrschaos herrscht überall allüberall in den Provinzen Spaniens und Kataloniens mittlerweile die ganze Woche über. 7000 Kinder hatten allein hier in Katalonien schulfrei, weil eben ihre Schulwege zugeschneit waren und Räumfahrzeuge und Streukommandos noch nicht einsatzbereit waren. Verschneite Landstraßen und Pässe in den Bergen. Menschen blieben stundenlang in ihren Autos im Schnee stecken. Die Temperaturen sanken weit unter 0 Grad. Davon einmal abgesehen, sagen wir natürlich, hurra, endlich Winter. Thema Terrorabwehr. Deutschland, Fußfesseln für Islamisten. Niedersachsens Polizei soll deutlich mehr Präventivmaßnahmen anordnen dürfen. Das Land Niedersachsen plant eine massive Ausweitung der Präventionsbefugnisse seiner Polizei. Das geht aus einem Entwurf für ein Polizeigesetz hervor, der dem Spiegel vorliegt. Zur Abwehr von Terrorgefahren sollen als gefährlich eingestufte Islamisten vorübergehend mit Hilfe elektronischer Fußfesseln überwacht werden können. Wenn bestimmte Tatsachen oder individuelles Verhalten die Annahme rechtfertigt, dass ein Islamist terroristische Straftaten begehen werde, sollen auf diese Weise Anschläge erschwert werden. Außerdem soll es laut dem Papier vom 19. Januar möglich sein, Terrorverdächtige vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen oder Hausarrest gegen sie zu verhängen. Hinzu kommen Kontaktverbote und Meldeauflagen. Davon träumt seit Jahren jeder Polizeistaat von solchen Maßnahmen. Der islamistische Terror hat es nun möglich gemacht. Die Polizei bekommt Instrumente in die Hand. Da kann einem nur als, zumindest als zivilisierter Bürger, Angst und Bange werden. Denn sie werden natürlich, und das wissen wir leider aus Erfahrung, und das ist so, diese Instrumente nicht allein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf islamistische Terroristen beschränken, sondern werden die natürlich auch auf andere Gruppen, soziale Gruppen oder Kriminelle, wie man will, oder vom Staat als Terroristen definierte Menschen anwenden. Das böseste Beispiel haben wir im Moment in der Türkei. Da wird ein Journalist, der kritisch über türkische Militäreinsätze schreibt, in seiner Zeitung schon als Terrorist beschimpft und beschuldigt. Und dann könnte theoretisch können alle Antiterrorgesetze gegen diesen Mann angewendet werden. Das heißt, er könnte auch mit Fußfesseln, präventiv und sonst wie eingesperrt werden und so weiter. In Deutschland sind wir noch nicht so weit und das ist schön, aber wer garantiert uns, dass vielleicht in 5 Jahren nicht eine AfD mit an der Regierung ist, dass der Rechtsruck noch weitergeht und dann die Menschen- und Bürgerrechte weiter ausgesetzt werden und dann solche Gesetze zu haben, das ist natürlich sehr, sehr problematisch, oder? Ja, dieser Rechtsruck da, das ist sehr wahrscheinlich vielleicht sogar. Ne? Jetzt mit der großen Koalition, dann, was ist denn noch da an Opposition? Und da leider wird es dann der Dummheit der Leute geschuldet nicht die Linke sein, sondern diese AfD, ja. Und sehr gut möglich, dass das die Konsequenz ist von der Großen Koalition. Aber gut, Deutschland, die werden mit und ohne AfD weiter das machen, was sie jetzt auch schon machen, dass sie zum Beispiel gerade der Türkei ihre Leopardpanzer liefern, dann an die Kurden liefert man Panzerabwehrraketen, Milan, ne? Und so geht's dann gerade weiter. Jetzt stellt sich raus, dass die Panzer eben nicht so sehr geeignet sind für die Guerilla-Bekämpfung in städtischen Siedlungsgebieten. Ja, jetzt muss der wieder nachgerüstet werden. Ja, also da wird immer locker weiter mitverdient. Überhaupt war die Große Koalition eine sogenannte Turbo-Koalition. Regierung für die Waffenhändler und die Militärindustrie. Von keinem anderen Regierungsbündnis hat die deutsche Rüstungsindustrie in der Vergangenheit so stark profitiert wie von den beiden großen Koalitionen unter Kanzlerin Angela Merkel. Das zeigt eine Auswertung der Rüstungsexportberichte der Bundesregierung seit 1999. So genehmigte die derzeitige GroKo von 2014 bis 2017, Achtung, mehr als viermal so viele Rüstungsexporte in Drittstaaten, so heißt das offiziell, wie die erste rot-grüne Koalition, die bis 2002 regierte. In den Kategorien Drittstaaten fallen Länder, die weder zur NATO noch zur EU gehören oder als unproblematisch gelten, wie etwa Australien. Also in Konfliktzonen und Kriegsgebiete. Schon Merkels erste schwarz-rote Regierung sorgte von 2005 bis 2009 für einen Wachstumsschub der Militärindustrie, während die Exporte unter der folgenden schwarz-gelben Regierung nur moderat anstiegen. In den vergangenen Jahren profitierten besonders Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Algerien und Ägypten von den großzügigen deutschen Exportgenehmigungen. Wenn es immer so schön heißt, Kriegsursachen bekämpfen, damit nicht so viele Flüchtlinge fliehen müssen und so weiter, dann sollte man sich einmal angucken, wer die Kriegsursachen eigentlich finanziert. Und das ist die deutsche Rüstungsindustrie, meine Damen und Herren. Ja, ja, Kraus, Maffei, Wegmann und wie sie alle heißen. Aber wir reden da so locker flockig über die große Koalition. Ja, sie steht ja bis jetzt immer nur noch auf dem Papier. Jetzt müssen erstmal die Massen der Mitglieder der SPD noch zustimmen. Ja. Und da werden jetzt die Mitglieder befragt zwischen dem 20. Februar und dem 2. März. Und dann wird am 4. März dann bekannt gegeben, ob das abgesegnet wird von den SPD-Socios. Ja. Und das sind immerhin 463.000 SPD-Mitglieder, das ist ja auch kein Pappenstiel. Ne? Interessanterweise, also im Prinzip ist es natürlich toll, dass die dann das noch absegnen müssen, was die Führung da beschließt. Ne? Und interessanterweise dürfen da auch dann mitstimmen Ausländer, ne, wenn sie SPD-Mitglied sind. Und zwar ab 14 Jahren darf man da dann Ja oder Nein sagen. Ja, da hat sich ja die rechte Presse aufgeregt. Da könnten ja Putin-Fans und Russland-Deutsche, die extrem recht seien, ihre Kinder hinschicken und die da Mitglied werden lassen und dann gegen die GroKo stimmen und so weiter und so weiter. Oder für, damit die, für die GroKo. Ja, Martin Schulz ist nun also weg. Der Absturz des Martin Schulz. Der Spiegel jubelt fast und lässt sich sehr höhnisch über Martin Schulz aus. Martin Schulz erklärte Verzicht. Der hat natürlich auch einen Fehler begangen. Er hat in der Öffentlichkeit das Außenministerium für sich beansprucht, während sein Parteifreund und Kollege, der noch amtierende Außenminister bzw. Interims-Außenminister Sigmar Gabriel daneben saß, der selber weite Ambitionen auf diesen Posten hat, und das war wie eine Ohrfeige in der Öffentlichkeit, und nun hat man ihn dazu bewegt, zurückzutreten. Schulz ist also vom Parteivorsitz zurückgetreten und jetzt auch als, sagen wir mal, Außenminister in Spee. Er wird es nicht. Der scheidende Vorsitzende und ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, erklärte am gestrigen Freitagnachmittag in Berlin seinen Verzicht auf das Amt des Außenministers. Seine Entscheidung zu diesem Schritt ging eine öffentliche Debatte um seine Person voraus. Vor allem aus der SPD wurde starke Kritik geäußert. Schulz hat am Mittwoch erklärt, dass er selber Außenminister werden wolle, obwohl er nach der Wahl ausgeschlossen hatte, in ein Kabinett von Angela Merkel, CDU, einzutreten. Ich werde nie vergessen die Worte des Martin Schulz, erstmal in der Fernsehdiskussion vor der Wahl mit Angela Merkel und dann auch nach der Wahl. Es wird keine Koalition mit der CDU und mit Angela Merkel geben. Er hat das so oft gesagt, dass ihm nun das Gesicht eigentlich verrutschen muss, wenn er da in das Gebäude tritt zur Koalitionsverhandlung eben mit dieser Angela Merkel. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung. Dieses Verhalten kennen wir ja schon aus den 50er Jahren, ne, wo Adenauer gesagt hat, was geht mich, mein blödes Geschwätz von gestern. Ja, das ist eine Valentiniade, die man ihm da vorwerfen muss. Gut, vor allem die Äußerungen von Sigmar Gabriel, SPD, geschäftsführender Außenminister, erhöhen also daraufhin den Druck auf Scholz. Gabriel sagt am Donnerstagabend der Zeitung der Funke Mediengruppe, was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt. Zu diesem Zeitpunkt musste Gabriel noch davon ausgehen, sein Amt bald aufgeben zu müssen. Welches Versprechen er meinte, sagte er nicht. Gabriel hat im Januar zugunsten von Scholz auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtet, um Außenminister zu werden. Es wird seither kolportiert, dass Scholz ihm damals für den Fall einer neuen großen Koalition versprochen hat, das Außenamt behalten zu dürfen. Laut dem Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten Jusos, Kevin Kühnert, hängt nicht nur die Bildung einer schwarz-roten Bundesregierung vom bevorstehenden, wie du gerade sagtest, Werner, SPD-Mitgliederentscheid ab. Auch die personelle Neuaufstellung der SPD sei daran geknüpft, wie Kühnert am Freitag gegenüber Spiegel Online erklärte. Martin Schulz hatte nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit der Union angekündigt, nach dem anstehenden Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben. Ob Sigmar Gabriel in einer Neuauflage der Großen Koalition aus SPD und Union erneut das Amt des Außenministers innehaben wird, blieb bis Redaktionsschluss dieser Zeitung, und ich spreche hier von der Jungen Welt und der Nachrichtenagentur dpa, noch offen. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Und im Buch du bist Dachler, ging es fast nur durch Sand. Dingen druckt, ob nem Lastware, anfangs noch, riet sich man, doch nicht jeder, kaum ein Dachler. Hey und wenn singe Bruder, sind hat lang unterwegs, wird es kalt in der Wüste nachts, wachsam, unfassbar heiß, doch die Freiheit verlangt ihre Preis. Eine Stelle am Firmament, sonst nur der Mond und die Vision von der Welt, die ihr nicht kennt. Die Vision von Europa, die Vision von Wohlstand und Glück. Wasser im Terror, in einem Bankrotteland, was sich teuer dran ändert, verjährt, keine Chance, nix wie weg, solange man noch kann. Hier um Kap Malabata kann man Spanien sehen, so wie manche arme Döbel, der herumlungen. Will er dahin, wenn Gott will, ist ein Mooi am Ziel. Nur eine Stelle am Firmament, sonst nur der Mond und die Vision von dem Land am Horizont. Europa, von Wohlstand und Glück, die Vision von Würde, die Vision von Respekt, wo alle Menschen gleich sind, ist alles perfekt. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Hast du denn auch schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist, Werner, oder? Ja, bist du ja. Noch im Januar verwurzelt? Nee, doch, doch. Das ist vorbei, ist, ne? Unverkennbar, weil da im Januar wurde es ja schon, um 5 Uhr nachmittags war es ja schon Nacht, ne? Hm. Aber jetzt um 6:30 fast, ja, ist immer noch nicht mehr hell, aber doch noch. Man merkt schon, dass der Frühling kommt, ne? Frühling kommt. Gut. Jedenfalls ist Karneval. Ich weiß nicht, ob hier Jecken unter unseren Hörern sind. Meine Freunde und Freundinnen im Rheinland, die grüße ich von hier sehr herzlich und sage einfach Hello und schunkelt mal schön. Filme, Werner, was gibt's da? Oder muss er reinlassen? Ja, soll man reinlassen? Meins, wir singt und lacht und ja, gut, Februar und wie hat die junge Frau gerade gesagt, ist ja auch ein schöner Monat, ne? Und was auch schön ist, das wird jetzt stattfinden, genau in den nächsten 14 Tagen hier im Monat Februar. Da gibt's in Poblasek einen Ciclo de Películas, Música en Vivo, Comida, Charlas, Expos y más alrededor del género del Spaghetti Western. Also auf Deutsch, die nennen diesen Zyklus No Solo Leones und das ist inzwischen schon die 3. Auflage, also ein kunterbuntes Gemisch aus Spaghetti-Western oder politisch korrekt Italo-Western und Psychodelie. Also psychodelisch heißt ja Bewusstsein zu erweitern, nicht wahr? Also verspricht viel, organisiert wird es von zwei so urbanen Cowboys. Der eine ist Deutsche, der andere Italiener, da können die aber nichts dafür. Das ist halt so, wenn du geboren wirst. Ne? Und also Bammel und Cosimo, die veranstalten das und die haben sich da jetzt ausgedacht, die Filme, die werden nicht immer im gleichen Lokal gezeigt, sondern die haben sich da jetzt in Poplesec 4 Saloons ausgesucht. Also die Pferde kann man unten am Parallel festzurren und dann geht's los zu diesen Filmen. Und der erste, der ist morgen Abend, Sonntag am 11., also die, beginnt um 19 Uhr, wird der Film erstmal vorgestellt, die zwei Jungs stellen sich vor und der Film, der dann morgen Abend da gespielt wird, ist Django. Django von Sergio Corbucci und von Bammel wird dieser Film bezeichnet als Urknall des neuen Westerns. Und das stimmt natürlich, ne? Bis der Film ist von 1966 und davor gab es natürlich auch schon Wildwestfilme, aber das waren halt so diese traditionellen Geschichten da, ja, weiß ich, John Wayne und die Guten gegen die Bösen, die Weißen gegen die Indianer oder auch die Soldaten und Banditen, aber dann kam eben Django und ab dem Moment ist dann alles anders geworden bei den Wildwestfilmen. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wo das ist, ne? Ja, bitte, nur zu. Ja, die Adresse ist wichtig. Also, wie gesagt, morgen Abend um 19 Uhr und an diesem Tag wird es stattfinden im Saloon Gem Circus, heißt das Lokal, in Poplesec, in der Carré Marguerite Nummer 44, also vom U-Bahnhof Poplesec kommt man da leicht hin, ein bisschen den Berg rauf. Ist ein Katzensprung von da. Ja. Sind keine 2 Minuten Fußweg. Außerdem ist die Räumlichkeit sehr schön, sehr gemütlich. Es ist aufgemacht wie eine kleine Kneipe mit Bar, man kann sich da hinsetzen. Es gibt da auch, wenn man Glück hat, einen Teller mit Patatas Bravas, die kann man da bestellen. Und ein Bier zu, ich weiß nicht, aber ich vermute mal zu Selbstkostenpreisen mit einem ganz kleinen Soli-Aufschlag. Wir grüßen von hier Bammel, der sich ja letzte Woche beschwert hatte bei uns und wir rufen ihm einen tollen Gruß zu. Wir denken nur Gutes über dich und wir hoffen, dich bald mal wieder hier zu erleben. Gut. Ein paar Minuten haben wir nur noch. Ich möchte kurz einen Film erwähnen, der mir sehr gut gefallen hat. Andia, das heißt eigentlich Gigant oder Riese, ein baskischer Film von Aitor Arregi und Jon Garanjo. Und der hat, wie gesagt, 10 Goyas gewonnen bei der letzten Preisverleihung. Und ich würde mal sagen, die hat er auch verdient. Bestes Drehbuch, besterzählte Geschichte und so weiter. Der Riese von Alzo. Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert. Wir befinden uns im Jahr 1843, 44, zur Zeit der Karlistenkriege in Spanien. Es ging da um die Herrschaft, es ging da um die Thronfolge. Da waren die Elisabethisten und die Karlisten, die sich da bekämpften. Und die Story ist toll erzählt. Man sieht am Anfang des Films eine baskische Bauernfamilie, die lebt von der kargen Frucht ihrer harten Arbeit. Ein Bauer, der hat 2 Söhne. Und einer der Söhne, der soll in den Krieg ziehen. Die Karlisten rekrutieren also Soldaten für den Krieg. Und das baskische Volk oder die baskische Oberschicht identifiziert sich mit den Karlisten und das weiß man nachher. Sie haben den Krieg verloren und dann ging es den Basken noch schlechter. Also einer muss in den Krieg, ein Sohn, der andere bleibt zu Hause und muss auf dem Hof helfen, weil sonst würde das Feld nicht bestellt werden und die ganze Familie würde verhungern. Dieser Sohn beginnt aber zu wachsen, der bleibt und wächst und wächst und wächst und hört gar nicht auf zu wachsen und wird zu einem Riesen. Und als der zweite Sohn nach einer langen Zeit zurückkehrt ins Dorf, da merkt er, dass er da nicht mehr leben kann. Den Rest der Geschichte erzähle ich nicht, ich kann den Film nur empfehlen. Im Moment wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, und allen Freundinnen und Freunden von Niemandsland ein schönes Wochenende und alles Gute. Tschüss, Werner. Tschüss, ja. Kalt hier, ne? Im Studio. Ich sehe. Und trotzdem haben wir unsere Finger jetzt wieder in alle möglichen offenen Wunden gelegt. Und das müssen wir einfach machen, ne? Weil vielleicht trägt es ja dazu bei, dass hier endlich die Revolution ausbricht. Ja? Also mit der ganzen Scheiße, die all überall passiert, wundert man sich nur noch, dass die Leute nicht bewaffnet, der Mob durch die Straßen zieht und die und Politiker und die Reichen bestraft, so wie Jack London in der Eisernen Ferse das schön beschrieben hat. Aber gut, mal sehen, bis jetzt merkt man nichts davon, aber mal sehen, vielleicht passiert es ja nächste Woche. Gut, ja, tschüss Werner, alles Gute. Ne? Tschüss, bis nächsten Samstag. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Spruch von Karl Valentin. Alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt was dagegen. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche im Podcast sein unter www.kontrabanda.niemandsland.org beziehungsweise unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.org. Com. Werden Sie glücklich. Agur, tschüss, adeu. acclamazione, una da dieci Sekunden ohne dich. Zeitverschwendung ist.